33. Abschnitt. Baldur und seine Verehrung als Gott. Warum der von den atlantischen Priestern in den Himmel gehobenen und vom Volk als Gott verehrte atlantische Ase Baldur zu allen Zeiten besonders verehrt wurde, ist in Abschnitt 32 genügsam erörtert worden. Der Gottvater Odin, der Gottessohn Baldur und die Muttergottes Freya spielten unter anderem Namen in allen Religionen vom Niedergang Atlantis an bis zur Gegenwart eine große Rolle. Die Bevorzugung Baldurs in den Kulten der alten Kulturvölker ist allgemein ziemlich übereinstimmend, nur der Name Baldurs und die Art seiner Verehrung ist verschieden. Siehe hierüber Dr. Minkwitz, der Tempel, Mythologien der vorzüglichsten Kulturvölker bis zum Christentum, Leipzig bei Oehmke, Göll, Göttersagen und Kultusformen, Leipzig bei Sparmer, Petiskus, der Olymp, Leipzig bei Omelang. In Ägypten wurde Baldur als der Sonnengott Osiris, die Muttergottes als Isis verehrt. Osiris, der im ganzen Lande gute Gesittung verbreitete und vortreffliche Gesetze gab, starb nach ägyptischer Lehre in höchster Kraft und Blüte. Sein Tod wurde in Ägypten in ausschweifenden Trauerfesten gefeiert. Osiris war aber nach der Meinung der Ägypter nicht gestorben, sondern ist wieder auferstanden. Seine Auferstehung wurde alljährlich im Frühjahr in rauschenden Festen gefeiert. Der Osiris-Serapis-Dienst und die Verehrung der Gottesmutter Isis, in Babylon hieß sie Maya, fand unter den römischen Kaisern zugleich mit dem Christentum Eingang. Es sei hier auf die Ähnlichkeit in den beiden Kulten aufmerksam gemacht. Die entsittlichten, rassisch entarteten Römer suchten in dem ägyptischen Kultus der Mutter Gottes, in seinen Weihen, Festen, Prozessionen, Tempelbesuchen, in dem Mitmachen der äußerlichen Gebräuche, Sühnung und Reinigung. Die Teilnehmer des Osiris- und Isis-Kultus trugen als Bundeszeichen ein geheimes Kennzeichen, ein Amulett am Halse hängend, und zwar ein Kreuz, das alte arisch-atlantische Zeichen. Der Leser mag selbst prüfen, inwieweit sich der Osiris- und Isis-Kultus in der römischen Papstkirche wiederfindet. Über den Aufbau der christlichen Religion aus der ägyptisch-heidnischen durch die Mitwirkung von Juden aus Alexandria siehe Dr. Hermann Schneider, Kultur und Denken der alten Ägypter, Leipzig 1907 bei Vogtländer, Seite 549 bis 554. Nach den Lehren der indischen heiligen Bücher Rigvedas soll Vishnu, also Baldur, am Ende des gegenwärtigen Zeitalters auf einem weißen Rosse erscheinen, um die Guten zu belohnen, die Sünder auszurotten und eine neue Welt auf den Trümmern der alten Welt entstehen zu lassen. Siehe hierzu Offenbarung Johannes 6,2 und die gleichlautenden Berichte der Edda und Johannes-Offenbarung. Die Stelle Vishnu Baldur vertritt auch der indische Feuer- und Sonnengott Agni. Ihm zu Ehren vereinigten sich die Gläubigen nach den Rigvedas in einem gemeinsamen Mahle, bestehend aus einem aus Mehl und Butter hergestellten Weihegebäck und aus dem Soma-Trank. Man dachte, in beiden Stoffen würde Agni unsichtbar wohnen. Man genoss also in Brot und Soma-Trank Leib und Blut des Gottes Agni und fühlte sich in Gemeinschaft mit ihm. Man dachte sich auch, den Gott bei dem Mahle zugegen und wähnte, seinen Leib und sein Blut zu genießen. Wir werden der gleichen sakramentalen Sitte in Vorderasien, Palästina und Rom wieder begegnen. Wenn diese von katholischen Priestern gelegentlich der Eroberung Mittelamerikas auch bei den dortigen Kulturvölkern gefunden wurde, so ist der Schluss berechtigt, dass diese religiöse Übung, Leib und Blut des Sonnengottes in einem sakramentalen Mahle zu empfangen, eine Einrichtung des atlantischen Papsttums und damit des Niederrassentums ist. Und tatsächlich lässt sie sich auch auf uralte Bräuche tiefstehender Menschenrassen zurückführen. Man genoss Fleisch und Blut der Eltern und getöteter Feinde, um ihrer Kraft und ihres Geistes teilhaftig zu werden. Diese Sitte und Ritualmorde zu diesen Zwecken sind in Afrika noch häufig zu finden. Siehe Frobenius und Afrika sprach, Band 1, Seite 46 und folgende. Das dem Niederrassentum entsprossene atlantische Priestertum griff den Brauch auf und fügte ihn den gottesdienstlichen höchsten Handlungen ein, indem es der Masse mit Weihegebäck und Wein Leib und Blut des Sonnengottes zu genießen gab und dadurch ihr dessen Kraft vermittelte.